Kavalier, mit euch spazieren kam. In dieser Wiener Stadt, wer nicht mag, uns ist eins gar zu sehr in Gottes Hand. Wer lieber daheim ist, Gott ist an, wenn ich schenke, Gott ist auch in Hand. Was ist Gott? Das Bett, was lacht der Frieden bin. Ich komm erst aber trink ich noch. Marschier er nur indessen. Ein Federbett, zwei Stunden noch zu Tisch, wird Zeit lang kommen.